Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Der Schauspieler Wladimir Selenskyj hat laut Nachwahlbefragung die Stichwahl gewonnen um das Präsidentenamt in der Ukraine. Ich spreche drüber mit Jewgenia Belorussets. Sie ist Künstlerin und Schriftstellerin. Sie lebt in Kiew und Berlin und sie engagiert sich in einer Reihe kultureller und politischer Initiativen, darunter im Verband der Autoren und Übersetzer sowie in dem Projekt Arbeit und Arbeiterbewegung in der Ukraine. Guten Abend. Guten Abend. Ein Komiker als Präsident, für Sie eher gute Fügung oder ein schlechter Witz? Wer weiß, für heute sehr viele Poroschenko-Wähler sind die aktive sozialen Netzwerke Stimmen. Die sind sehr traurig und sogar panisch, weil viele Menschen denken, es ist die Ende des Landes gekommen. Und das ist schon einmal ein Witz, dass man denkt, dass das Land so unstabil ist, dass nur eine Wahl eine neue Figur es total destabilisieren kann. Und alles verändert. Wir hatten gerade kurz Gelegenheit zu sprechen, so ein Minütchen. Und da haben Sie mir gesagt, Sie waren so hin und her gerissen, wie Sie sich zu ihm jetzt verhalten sollen, zu Selenskyj. Warum? Weil einerseits Selenskyj repräsentiert wirklich die Wahl der Ukraine, die etwas ganz, ganz Neues bilden wollen in der Politik und hoffen, es ist möglich, auch wenn sie sehen, wie tief die Korruption ist und dass man sie nicht so leicht loswerden kann, wie man hoffte während des Maidans. Aber andererseits, Selenskyj ist eine Medienfigur, er hat nur deswegen gewonnen, weil er der Einzige war, der schon außerhalb des politischen Lebens stand und bekannt genug für mehrere Fernsehzuschauer war. Nur das Einzige, nicht seine Ideen, nicht seine Konzepte oder seine Visionen, nur das ist das, was ihn zu diesem Sieg brachte. Aber natürlich wird er sich mit den ganz realen Dingen beschäftigen müssen, zum Beispiel mit der komplizierten Beziehung zu Russland, mit dem Krieg in der Ostukraine, mit dem riesigen Armutsthema in der Ukraine. Was erwarten Sie denn im Umgang mit all dem von einem Politiknovizen? Was meinen Sie mit dieser Frage? Ja, Selenskyj wird, er hat eher eine mediale Erfahrung. Dann hat er einen sehr breiten Kreis der Anhänger, die versuchen jetzt so eine Beratungsplattform für ihn zu schaffen. Also ich vermute, er würde eine sehr gute Beratung haben. Vielleicht im Rahmen der Außenpolitik, wenn er nichts Besonderes ändern wird. Hier gibt es schon ausgearbeitete Strategien. Und vielleicht ist jetzt leider alles so langsam laufen, wie es lief. Es ist sehr möglich, obwohl ich sehr gerne in etwas anderes glauben würde. Aber die Frage der Armut, das ist ein riesengroßes Problem der Ukraine. Und ich befürchte, das ist das richtige Grund, warum Poroschenko abgewählt wurde und verloren hat. Und hier muss man wirklich viel Neues und viel Radikales entwickeln. Und kann so ein Mensch wie er das machen? Ich weiß nicht. Daran ist schwer zu glauben. Da hätten Sie eher Ihre Zweifel. Ist es denn so, er ist Kulturschaffender, also im weitesten Sinne so wie Sie? Ist es dann so, dass Sie eine andere Nähe zu ihm als Kandidaten verspürt haben? Oder hat das überhaupt keinen Effekt gehabt auf Ihre Stimmung? Das hat keinen großen Effekt gehabt, weil die Kulturpolitik während der letzten Jahre hat mir nicht besonders, nicht in allen Hinsichten gefallen. Die Arbeit mit der Geschichte, die Umschreibung der Geschichte, eine patriotische, die in den letzten Jahren passierte, war eher ein Fehler von präsenten Mannschaft. Und wer weiß, ob dieser Fehler und unter vielen anderen so ist, ein Fehler, ob das beseitigt wird von dem neuen Präsidenten. Also es war eine sehr, sehr schwere und keine angenehme Entscheidung heute für mich. Stichwort Kulturpolitik, Sie haben es gerade aufgeworfen. Was erwarten Sie dort? Was wäre Ihre Forderung? Was sollte Selenskyj für Sie optimalerweise kulturpolitisch umsetzen? Optimalerweise das erste größere Pressefreiheit, weil der Krieg, ich denke, das wissen viele Journalisten, hat nicht unbedingt immer einen guten Einfluss auf die Pressefreiheit. Und die brauchen wir für eine Weiterentwicklung der Ideen, der Revolutionen, mehreren Revolutionen, die ukrainische Gesellschaft immer machen versuchte. Gerichtsreform. Wir fragen über die Kulturpolitik in erster Linie. Also Pressefreiheit und Unterstützung der kritischen Kunst in allen Formen. Bis jetzt wurde ukrainische kritische Kunst nur sehr selten von der Seite Ukraine gefördert. Es ist fast immer eine einseitige Liebe, würde ich sagen. Also Künstler suchen immer nach unterschiedlichsten Möglichkeiten, um sich zu finanzieren. Deswegen, ich denke, das würde ich erwarten. Und wir werden überhaupt allgemein, eine Umdenkung der Kulturpolitik, der Sprachenpolitik. Und wir werden im Auge behalten, ob das gelingt. Frau Belarus, jetzt bin ich Ihnen sehr ungalant ins Wort gefallen, aber die Zeit ist leider um. Wir werden das natürlich im Auge behalten und ich danke Ihnen für dieses Gespräch.